Also wie es dazu ging, das haben wir ja immer nur erfahren aus der Presse. Und die Kommune 1 hatte sich halt auf eine Zusammenarbeit mit der Bild-Zeitung eingelassen. Sie hat quasi jeden Tag berichten lassen, wie das da in der Kommune 1 zuging. Das Das heißt, man muss heißt, immer wissen, die Kommune 1 war immer schon eine Produktion eines Teils der Berliner Boulevardpresse. aber was heißt, Und hat sie sich hat auf eine das, Zusammenarbeit eingelassen, ausgerechnet mit der ja, ich würde Bild-Zeitung von sagen, sie Springer? hatte, ja, Kunzelmann war ja der Auffassung, nur die Bild-Zeitung zählt in Deutschland. Wenn man was verändern will, dann muss man in der Bild-Zeitung stehen, jeden Tag. Und es war auch die einzige Zeitung, die Kunzelmann Aber damals da muss ich gleich demonstrativ einhaken. gelesen hat. Wie kann man sich gegen alle Autoritäten stellen, erklärtermaßen, und die Kommune 1 hat das ja getan, und sich dann sozusagen publizistisch in die Arme des größten Meinungsmachers, man kann auch sagen der größten publizistischen Autorität des Landes stellen? Ja, das war halt die Inkonsequenz dieser Truppe, die natürlich einerseits was ganz Neues wollte und andererseits also fast süchtig war nach bürgerlicher Öffentlichkeit. Öffentlichkeit. Und das war ja auch einer der Gründe, warum wir sie irgendwann aus dem SDS rausgeschmissen haben, weil wir der Meinung waren, dass der Springer-Konzern nun wirklich teilweise nicht verarbeitete Ressentiments aus der NS-Zeit weiter am Leben hielt. Und wir überhaupt nicht bereit waren, mit der Springerpresse auch nur ein einziges Wort zu reden. Und andererseits aber, wie gesagt, Kunzelmann, und das war natürlich auch, wenn man so will, seine Provokation gegenüber dem SDS, sich im Grunde genommen da als Dauerunterhalter für die Bildzeitung zur Verfügung Ja. stellte. Aber Kunzelmann hat natürlich versucht, das muss man fairerweise auch sagen, die Bildzeitung zu nutzen. Ja, er hat natürlich gedacht, Für seine Zwecke. er könnte die Bildzeitung reiten. Am Schluss hat die Bildzeitung ihn geritten. Dieter Kunzelmann, Fritz Teufel, Rainer Langhans, Uschi Obermeier. Können Sie uns diese Protagonisten mal charakterisieren, so wie Sie damals sie erlebt haben? Also erstmal muss man sagen, der Einzige, der in der K1 den Ton angegeben hat, war Kunzelmann. Die anderen, das waren Leute, die haben diese Position nach außen mit verkörpert und vertreten, aber die haben innerhalb der Kommune-Diskussion, soweit ich weiß, keine große Rolle Was für gespielt. Positionen waren Sondern das? der Kunzelmann kam ja von der subversiven Aktion her und hat von München kommend versucht damals mit Rudi Dutschke aus dem SDS sowas wie die erste Kommune zu machen. Das Projekt ist daran gescheitert, dass irgendwann Rudi Dutschke merkte, dass er Gretchen liebte und mit ihr eine bürgerliche Ehe einging und Kinder bekam. Und er gar nicht dran dachte, in eine Wohngemeinschaft einzuziehen. Damit war dieses Projekt, wenn man so will, erledigt. Eine Zusammenarbeit von Dutschke und Kunzelmann. Und Kunzelmann hat das natürlich dem Rudi nie Ja, verziehen. Das das ist lässt sich völlig klar. klar. Also, da spielten auch immer also unterirdisch solche Welche Enttäuschungsprozesse, bürgerlichen ja. Tendenzen gab es in der Kommune 1, wo wir gerade dabei sind? Naja, gut, das ist bürgerlich, wenn man so will, mit negativen Vorzeichen. Sie wollten die bürgerliche Gesellschaft überwinden und haben aber mit der Bild-Zeitung, wenn man so will, als führendes Organ, sage ich mal, der kleinbürgerlichen Fraktion innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft eng zusammengearbeitet. Die Uschi habe ich immer nur erlebt, also als schöne, ziemlich scheue und Scheu. ja, sie war scheu gegenüber den SDSlern. Sie holte den Rainer immer ab. Aber Rainer erzählte mir pausenlos von Uschi. Insofern war ich schon informiert. Rainer war damals noch im SDS sehr aktiv. Er war ja von der Bundeswehr gekommen als junger Leutnant mit noch ganz kurzem Haarschnitt und hat dann also bei uns mitgearbeitet. Lange hat dann langsam längere Haare bekommen und dann hat er also sich auf dieses K1-Projekt eingelassen. Da konnte man am Anfang noch nicht sehen, wie böse das auch für ihn enden würde. Und dann begann diese Liebesgeschichte mit Uschi und die wurde natürlich teilweise auch zelebriert in der Bildzeitung. Ja. Das muss man auch sehen. Die Studenten der Freien Universität konnten dann immer morgens in der Bildzeitung lesen, wie das da Zugegangen war. mit der Liebe klappte oder nicht klappte, ja. Das war mir so nicht klar, dass Und auch die Kommune 1 wirklich die Bildzeitung so ja, instrumentalisiert die, hat. da saßen immer Redakteure oder Mit in der irgendwelche Kommune 1? Schreiberlinge in der Die Kommune freie Liebe 1. sozusagen live miterlebten Ach, und dann darüber so viel freie berichteten? Liebe gab es doch da nicht. Das war ein Postulat. Das Ich war, bin Jahrgang 59, das sind die Mythen, die auf uns ja, gekommen sind gut, damals, nicht das war wahr? ein K1, Postulat. freie Ich Liebe, wo sag wir mal, dachten, als 78er, ja, herrliche ich Zeiten sag müssen mal, das das war gewesen das sein. erfolgreichste Projekt, um freie Liebe zu propagieren. Wenn Sie Fritz Teufel gekannt hätten, dann wüssten Sie, das war auch ein ganz scheuer Mensch und Auch scheu? Ja, natürlich. Das waren doch alles junge bürgerliche Individuen. Mhm. Die sind an die Unis gekommen und haben dann im SDS angefangen, politisch zu denken und sind also, wenn man so will, der Faszination, der, ich sag immer, der schwarzen Faszination von Herrn Kunzelmann unterlegen und sind dann in die Kommune gegangen. Und nun war das so. Rainer und Uschi, das war kein politisches Projekt, sondern das war dann einfach, wenn man so will, eine Liebesbeziehung. Und den Rainer hat dann wirklich Politik auch nicht mehr so sehr interessiert. Ich glaube, das war seine erste große Liebesbeziehung. Und gestern hat Uschi ja auch erzählt, dass es auch für sie wahrscheinlich die erste große Liebe gewesen ist. Und dass Rainer gestern, ihr, Sie meinen in der Fernsehsendung, ja, und dass Rainer ihr die Welt erklärt hat. Und dann hat er wohl angefangen, tatsächlich auch mit anderen Frauen da rumzupussieren. Und sie war natürlich als Münchnerin, sagt sie, dann sehr eifersüchtig und hat dann ihrerseits, um dem Rainer eins auszuwischen. Also auch tiefe bürgerliche Reflexe, die da aufbrachen. Und das ist die Geschichte des Films. Das ist das Liebesleben von Uschi. Und die Studentenbewegung und die Kommunebewegung spielt nur Hintergrundmusik. Ja. Ja, es ist im Grunde genommen, wenn man so will, eine der letzten wirklich großen bürgerlichen Liebesgeschichten, die wir hier besichtigen können. Ja, und die Studentenbewegung selbst und die Kommune, die ist ja an ganz anderen Sachen zerbrochen. Also ich sag mal, wir haben ja die Kommune nicht rausgeschmissen, weil der liebe Rainer die liebe Uschi getroffen hat, sondern und mehr. Ja, sondern das Problem mit der Kommune 1 war, dass der Kunzelmann ganz gezielt die, besonders die Hochschulpolitik, aber auch die Aufklärungspolitik des SDS über den amerikanischen Krieg in Vietnam und die geplanten Notstandsgesetze, wie er meinte, mit dadaistischen Aktionen versucht hat, durch den Kakao zu ziehen. Also zum Beispiel am 19. April 1967 hatten wir an der Freien Universität das erste große Sit-in in Deutschland, wo über 1000 Studenten der Freien Universität dran teilgenommen haben. Übrigens ironischerweise auch damals der RCDS unter Dipken Ring und Landowski. Christlich-demokratischer Studenten, ja, also die CDU-Studenten, weil die Immatrikulation an der juristischen Fakultät drohte und wir machten also hier ein Sit-in gegen diese geplante neue Studienordnung und dann sahen die sich gezwungen, quasi anzuschließen unseren Aktionen. Und in dieser Situation, wo wir wirklich Fakultät für Fakultät aufgerollt haben, zum ersten Mal seit 1945 wirklich mit einer linken Politik an der großen deutschen Universität Mehrheiten für eine linke Politik organisiert haben, hat dann die Kommune 5 Flugblätter veröffentlicht, unterschrieben mit SDS, Kommune 1 im SDS, hat die Studenten generell als Lahmärsche beschimpft und Karrieremacher und hat die von uns geforderte Institution einer demokratischen Urabstimmung als einen Schmarrn bezeichnet. Und da haben wir dann gesagt, also Leute, jetzt müsst ihr euch mal entschließen, ob ihr gegen uns mit Hilfe der Bild-Zeitung Propaganda macht oder euch als Arbeitsgruppe im SDS empfindet. Und das war klar, die waren nicht bereit, also Kunzelmann war nicht bereit, also sich an irgendwelche Abmachungen zu machen. Und da haben wir einen Beschluss herbeigeführt und haben die Kommune rausgeschmissen. Weil er das schon wieder als autoritär empfand und, zwar, und Autorität war abzulehnen. Nein, der war ja selbst durch und durch autoritär. Der hat das nicht als autoritär empfunden, sondern der hat das als politisch, also gefährlich empfunden. Und dann gab es eine Vollversammlung mit über 180 SDS-Mitgliedern und eine 12-stündige Diskussion. Rudi hat ziemlich gewackelt, weil er ja am Anfang selbst noch in die Kommune rein wollte und auch ein großes Herz hatte im Gegensatz zu uns und immer dann noch verzeihen wollte. Und da haben wir also wirklich eine harte Diskussion. Sie waren gnadenlos. Dann waren wir waren nicht gnadenlos, sondern wir waren konsequent. Ich meine, wir hatten kurz vorher die Polizei bei uns im Haus, die haben die Kartei beschlagnahmt, wegen einer dadaistischen Aktion von der Kommune 1 hat die Polizei sofort genutzt, um mit einer Polizeimaßnahme den SDS zu überziehen. Das heißt, wir haben das haben wir der Kommune nicht vorgeworfen. Wir haben nur gesagt, also wir stehen hier mit dem Rücken an der Wand und kämpfen gegen die Polizei und den Innenminister und den Bürgermeister und dann können wir uns diesen Quatsch nicht mehr länger anschauen. Und dann haben wir sie am 12. Mai 1967 haben wir sie rausgeschmissen. Ich glaube, gegen 3 Gegenstimmen. Und ich bin auch heute noch der Meinung, im Gegensatz zu einigen anderen Zeitgenossen von damals, dass es richtig war, die rauszuschmeißen, denn die hatten kein Verhältnis zur innerorganisatorischen Demokratie.